Sie sind ja noch da. Sie erinnern sich an mich? Schwach. Also, was wollen Sie? Mit Ihnen sprechen. Nachts um 2. Auf der Straße. Bei leichtem Nordwind. Ja. Sie waren doch heute Abend da. Ich habe Sie gesehen. Immer mit 2 Fingern an Ihrem Schnurrbart herumtippend. Das wäre nur angeklebt. Noch mehr zur Person? Wenn Sie wollen. Trinkt Whisky. War schon ein paar Mal da. Immer allein. Macht aber keinen einsamen Eindruck. Vermutlich Abitur, Studium, Beruf. Familie kann ich nicht sagen. Ach. Und so weiter und so fort. Schluss mit dem Spiel. Was wollen Sie? Ich fahre jetzt. Wenn Sie glauben, dass es sein muss, steigen Sie ein. Ich werde Sie dann absetzen. Aber erst möchte ich wissen, was Sie zu bereden haben. Mit mir, nachts um 2. Ich muss mit Ihnen über Hals. Muss ich sprechen. Ja. Bitte? Sie wissen, dass Hals vergangene Woche plötzlich... Ja. Kannten Sie ihn? Sein Gebiss. Was? Ich bin Zahnarzt. Das Erste, was ich von Hals kennenlernte, war sein aufgerissener Mund, die Zähne. Nein, so stimmt es nicht ganz. Er stellte Fragen, sobald er nicht mehr den Mund aufreißen musste. Er wollte ganz genau wissen, was wir mit seinem Backenzahn tun und warum. Dabei wirkte er eigentlich nicht misstrauisch. Er war nicht diese Art von Patient, der sich ein paar Kenntnisse angelesen hat und dann den Doktor prüft, ob er alles richtig macht. Um mir das zu erzählen, warten Sie um 2 Uhr nachts vor dem Perron Bleu auf mich. Ja. Ich kann mich sehr gut erinnern. An eine kurze Behandlungspause. Er halb liegend im Sessel, ich auf dem Hocker schräg neben ihm. Und während ich das Medizinische erklärte, sah er mich an. Da wusste ich, dass mich seit Wochen niemand wirklich angesehen hatte. Ich setzte die Erklärung fort, obwohl ich das Gefühl hatte, von dieser Aufmerksamkeit, dieser Wachen ein wenig... ironischen Aufmerksamkeit geschluckt zu werden. Als hätte ich in diesem Augenblick mein Leben in seinem Kopf. Das, was auf dem Hocker sitzt und einen weißen Kittel trägt, ist ein Schatten, eine Täuschung. Und nun? Hin und wieder gibt es das. Man erinnert sich an einen von ihnen, denkt an ihm herum. Sucht ihn heraus in der Patientenkartei. Nun weiß man sein Geburtsdatum, seine Anschrift, manchmal auch den Beruf. Man beginnt ihm ein Leben zu erfinden. So habe ich mir das immer vorgestellt. Eine nächtliche Zahnarztpraxis, niemand da außer dem Arzt selbst. Und der hält sich wach mit einer großen Kanne Kaffee, sitzt über die Kartei gebeugt und ist damit beschäftigt, seinen Patienten ein Leben zu erfinden. Wo fahren wir hin? Anders gefragt, wo darf ich Sie absetzen? Irgendwie mag ich dieses raue Klima, das entsteht, wenn Sie sprechen. Ich bin sicher, Sie werden eine Stunde Zeit für mich haben. Sagen Sie mir, worum es geht, und ich sage Ihnen, ob ich Zeit habe. Fassen wir zusammen. Nein, bitte nicht. Sobald Sie zusammenfassen, wer ich bin und was ich will, wird es falsch. Wenn ich also sagen würde, Sie sind ein Zahnarzt, der mitten in der Nacht alles über das Leben von Hals erfahren will, ohne einen vernünftigen Grund für diese Wissbegier zu haben? So wäre das falsch. Ja. Ja. Ich weiß, dass Hals diese späten, also diese frühen Stunden mochte. Wenn er im Perron Bleu gespielt hatte, ging er zu Fuß zurück, bis hinaus in die Vorstadt. Das stand in der Zeitung nach seinem Tod. Stimmt es nicht? Doch. Dienstags und donnerstags, das waren die Tage, an denen er spielte, da kam er zu Fuß von zu Hause. Und in der Nacht lief er den gleichen oder vielleicht auch einen anderen Weg wieder zurück. Woher wissen Sie das? 9 Jahre ist er jeden Dienstag und Donnerstag erschienen. Immer gegen 5, wenn das Perron Bleu aufmacht. Ich weiß nicht, ob Sie mal zu dieser Tageszeit da waren. Es ist dann eher eine Kaffeeausstimmung. Er hat was getrunken, sich mit uns unterhalten, manchmal auch ein Buch genommen, eine Zeitschrift und sich wie irgendein Gast an einen der Tische gesetzt. Aber er wurde doch erkannt. Och, kaum. Er ist schließlich keine Berühmtheit gewesen. Ah, sicher, es gab ein paar Gäste, die seinetwegen am Dienstag oder Donnerstag kamen. Ein paar, die seine Schallplatten besaßen. Wohin fahren wir? Zurück. Zurück? Ich werde Ihnen eine Stunde von meiner Zeit geben. Im Perron Bleu. Jeden Dienstag und Donnerstag geht ein Mann, dessen Alter schwer zu schätzen ist, zwischen 50 und 60 vielleicht, die Strecke von Salint bis in die Innenstadt hinein. Er ist mittelgroß und stämmig und wir wissen nicht, trägt er stets denselben Anzug oder besitzt er mehrere identische. Vermutlich trifft das Zweite zu, denn sein Äußeres ist gepflegt und korrekt wie bei jemandem, dem dies von jung an selbstverständlich war und bis zum Tode sein wird. Im Winter trägt er einen Stoffmantel, immer denselben, wie es scheint. Er hat auch einen Hut, weich und dunkelblau. Der Mann verlässt sein Haus jeden Dienstag und Donnerstag gegen 1. Er nimmt den Weg am Rangierbahnhof entlang in südliche Richtung. Eis? Mm-mm. Wichtiger wäre Licht. Wieso? Wir sehen uns doch. Wir, uns. Möchten Sie mehr sehen? Oh. Das ist die Beleuchtung, in der geputzt und aufgeräumt wird. Oder repariert, dekoriert. Wissen Sie was? Ich würde Sie jetzt gern was fragen. Es geht mir schon lange durch den Kopf. Ich frage mich das immer wieder. Wie viele Zähne hat das Milchgebiss? 20. In jeder Kieferhälfte 2 Schneidezähne, einen Eckzahn und 2 Milchmolaren. Mhm. Dann kann ich ja beruhigt sein. Ich glaube, die kleine Barbeleuchtung wird genügen. Es gibt keine Geister in der Dunkelheit da. Die Gäste sind gegangen mit Haut und Haar. Nur die Kippen sind zurückgeblieben. Und ein Hut. Ich habe ihn eben gesehen, als das Licht eingeschaltet war. Es ist der blaue Hut von Hals. Er ist dort, auf der Ablage. Ich war in Salint. Hab das Haus gefunden. Bin durch die Straßen spaziert und wieder zu dem Haus. Weiß nicht, ob Sie es kennen. Sind Sie irgendwann bei Hals zu Besuch gewesen? Nein, nie? Es ist ein altes, aber freundliches Haus, dreistöckig. Im Treppenflur roch es nach Essen. Man hörte Kinder lärmen und rufen, in verschiedenen Sprachen übrigens. Ich ging nach oben, fand im ganzen Haus kein Türschild mit seinem Namen. Da fragte ich ein Kind, das zufällig mit seinem schweren Ranzen auf dem Rücken die Treppe heraufkam. Vom Namen her kannte es ihn nicht, aber mit der Beschreibung konnte es was anfangen. Es zeigte auf eine Tür ohne Namensschild. Da wohnt der tote Mann. Dann lachte es und rannte die Treppe hinauf, sodass der Ranzen auf dem Rücken hin und her schlug. Ich stand nun vor der Tür zu seiner Wohnung. fuhr mit der Hand über das Holz, fast ohne Druck. Es war keine Absicht dahinter. Ich machte es nur, weil ich alles anfassen muss. Da hörte ich dies leise Klicken. Die Tür war zugezogen, aber nicht fest genug. Der Schließmechanismus gab nach und einen Augenblick war ich. Angst. Nimmt den Weg am Rangierbahnhof entlang in südliche Richtung. So kommt er in das Gebiet der Lagerhallen. Viele von ihnen sind aus geschwärztem Ziegelstein und halb verfallen, andere dienen mittlerweile als Großmarkt, Konzertschuppen oder Museum. In einem Teil des Reviers, zum Hafen hin, wird noch Fisch verarbeitet. Elektrokarren mit mehreren Anhängern, die vollgeladen sind mit silbrig-glitschigem Abfall, rollen zuweilen aus den Hallen heraus. In den schnurgeraden, menschenleeren Straßen des Gebietes kann so ein Abfalltransport in der Mittagszeit und bei Hitze wie ein Trauerzug wirken. Der Mann als ein letzter, gelassener Trauergast schreitet hinterdrein. Oder er nimmt den anderen Weg, schlendert durch den Markt, trinkt etwas in der Cafeteria des Museums, wo er die Bedienung offensichtlich kennt. Wenn nichts zu tun ist, setzt sie, eine rotblonde Schönheit in mittleren Jahren, sich zu ihm an den Tisch. Der Mann geht weiter. Ohne Eile. Zuweilen in sich gekehrt, als würde ihn diese Umgebung, die Altbekannte, nicht interessieren, ein andermal von der Entdeckung irgendeiner Einzelheit so in Anspruch genommen, dass er schutz- und wehrlos wirkt. Es gibt auf seinen Wegen, die in immer neuen Windungen durch die Stadt, aber stets zum Perron Bleu führen, oder von dort in der Nacht nach Salint zurück, es gibt auf seinen Wegen eine Reihe von Personen. Ich schob die Tür also auf, ganz mechanisch. Sie sind nicht auf die Idee gekommen, sie von außen fest zuzuschlagen? Das Schnappschloss wäre eingerastet und Sie wären die Treppe wieder hinuntergestiegen. Und dann wohin? In Ihre Praxis, nehme ich an. Hören Sie zu. Ich trat ein und es war ein großer, heller Raum. Wenig Möbel. Die Sonne in breiten Streifen auf dem Holzfußboden. Zu meinem Erstaunen kaum Bücher. Nichts Schweres, Raumgreifendes. Alles schien durch ein paar gute Worte auflösbar in Luft. Es war die Wohnung eines, der sich für Abreisen auch plötzlich bereithält. Zugleich sah es aus, als müsste Hals jeden Augenblick zurückkommen. Die Räume riefen ihn geradezu mit heller, heiterer Stimme. Ich entdeckte dann, dass es noch einen Nebenraum gibt. Dort war das Schwere zu finden. Das Klavier stand da schwarz und nichts weiter im Raum. Ich legte mich auf den Boden, in den Sonnenstreifen. Man sah dort im Liegen den Himmel. Ich war nie in seiner Wohnung. Es ist schade. Möchten Sie noch? Es gibt 7 Sorten Whisky und heute ist alles frei. Das Klavier sah verschrammt, abgeriffen aus. Es war schön. Ich weiß jetzt, wo er seine Stücke geschrieben hat. Hals hat lieber Bier getrunken. Ich war ja nur ein paar Mal hier, aber ich sehe es vor mir. Das Mädchen mit dem kurzen, weißblonden Haar bringt ihm so ein frisch gezapftes und stellt es aufs Klavier. Im Augenblick, dass sich das Bier abstellt, zwinkert sie ihm zu oder lächelt ihn an. Wie war das eigentlich mit dem Honorar? Was hat er bekommen für einen Abend? Ich verstehe die Frage nicht ganz. Thank you. Es gibt den Tierpfleger und die beiden Lilliputaner vom Zirkus Winterquartier. Der Mann klopft an bei ihnen, oder sie schauen zum Fenster heraus und sehen ihn kommen, oder nichts von alledem. Er geht vorüber, in Gedanken vergraben, auch missmutig zuweilen, oder er nimmt einen anderen Weg. Oder es ist Sommer, im Winterquartier ist außer dem Hausmeister nur eine Katze zurückgeblieben, die der Mann kennt und krault, sofern sie dienstags oder donnerstags zu einer bestimmten Tageszeit in Straßennähe ist. Es gibt die weißhaarige, gebeugte Frau in der Musikalienhandlung, deren Hände vom Alter zittern oder, wer weiß das, vor Eifer, wenn sie in Stapeln von Notenblättern herumsucht. Ihr Laden liegt im Souterrain und oft genug verbringt der Mann eine Viertel- oder halbe Stunde dort unten. Und den kleinen, drahtigen Menschen von der Schiffsverwertung gibt es. Kommt vor, dass der Mann und er einen Kaffee, einen Schnaps zusammentrinken und dass sie hinabsteigen in die zerrupften Eingeweide irgendeines Dampfers, der abgewrackt wird. Es gibt diese Frau, Schönheitstänzerin, wie wir wissen, die nachmittags an etwas Längerem schreibt, regelmäßig ein paar Stunden und in eine blaue Kladde hinein. Es ergibt sich, dass der Mann sie am Ufer sieht, dann schickt sie ihn fort, um weiterzuschreiben, oder sie liest ihm vor oder schiebt, während sie zusammensitzen, ihre Hand unter sein Jackett, sein Hemd. Und den Portier gibt es, den melancholischen jungen Mann in seinem Glaskäfig vor der Fabrik. Und den Irren vom Lokenpark. Und den italienischen Reparaturschneider in seiner Ladenwerkstatt. Den Fotografen gibt es, der zu suchen scheint in den nächtlichen Straßen, was der Tag nicht hergibt. Und den Imbissverkäufer an der Ausfallstraße, einen Afrikaner, der Trompete spielt. Zwischen Lastwagenfahrern und Huren, Trinkern und Touristen steht dann der Mann, der auf seinem Weg vom Perron Bleu zurück nach Salint ist. Er trägt den Anzug und öfters auch den Hut. Er hält sich kerzengerade und lehnt sich nirgends an. Er ist unnahbar. Von einer Selbstverständlichkeit des Umgangs mit anderen, die in kurzer Zeit alles möglich erscheinen lässt. Und doch unnahbar. Ahmed heißt der Afrikaner. Er ist groß und sehr dunkel. Seine Hände ruhelos, selbst in den Routinegriffen, sie tasten alles ab, sie spannen und versteifen sich, gleiten entlang und schmiegen sich an. Etwas erinnert an Hände eines Blinden, aber das ist es nicht. Es sind auch Hände eines Liebhabers. Mit ihm spricht der Mann. Sie stehen lange in der Nacht und sprechen über die Tücken der Trompete oder auch über das Wetter, die Stadt, das Essen, die Angst. Der Mann geht weiter. Das ist nicht Ihres hier? Hals war der Besitzer? Also das habe ich richtig verstanden. Das Perron Bleu gehört der Hals? Was ist denn daran so aufregend? Sie tanzen herum wie ein Rumpelstilzchen. Sie sind der erste Zahnarzt in meinem Leben, der nachts um drei für mich herumtanzt. Sagen Sie mal, Doktor, wie viele Zähne hat denn eigentlich ein Haifisch? Mit den Milchzähnen wussten Sie so gut Bescheid. 1000, wenn Sie wollen, gleichartig, spitz rückwärts gerichtet. Also das ist jetzt wirklich wahr, dass das Perron Bleu gehört hat? Er war der Besitzer? Ja, seit vielen Jahren. Das hätte ich mir nie vorgestellt. Er war irgendwie... Er war zu Besuch hier. Jemand, der sich freut, zu Besuch zu kommen. Ja. Aber woher wollen Sie das wissen? Ich liebe ihn. Ich liebe die Berge. Was? Thank you. drei Tagen bin ich vom Perron Bleu hinaus in die Vorstadt bis nach Salint. Ich war Hals für eine Nacht. Nein, natürlich nicht. Es war feucht, grau und leer. Ein paar Leute, die ihrer Routine nachgehen. Milchwagen, Polizei, Taxi. Der kleine Bus, mit dem die Zeitungen in Ballen an die Händler geliefert werden. Am Ufer Hundedreck, Dosen, Matratzen. Auch Menschen. Im Schlafsack. Ich musste pissen und machte es dort, wo es danach roch. Ich konnte in dieser Nacht nichts sehen. Nichts hineinsehen? Nichts. Woran ich immer wieder dachte, an die Heizung in meiner Praxis, diesen Knopf, an dem man sie aufdreht, und an das Licht, dieses starke, weiße Arbeitslicht. Aus, machen Sie es aus. Lieber nicht. Sprechen Sie weiter, und wenn Sie wollen, trinken Sie noch was. Aber das Licht, das möchte ich so lassen. Es soll ganz hell bleiben. Wir müssen uns daran gewöhnen. Ach, machen Sie es aus. Nein. Diese Taucherglocke, in der wir beide gehockt haben, die wird jetzt nach oben gezogen. Und dann heißt es aussteigen und mit 100 schreienden Seeleuten zurechtkommen. Und mit dem Licht, das die Augen angreift. Und mit dem Raum, der plötzlich so weit ist, dass du am liebsten dich ins nächste Loch verkriechen würdest. Aber da ist keins. 100 schreiende Seeleute? Na, mindestens. Es wurde morgen. Ich wurde müde. War immer noch nicht in Salint. War leicht geworden und leer. Ich lief. Die Luft und das Licht. Die Steine, der Boden, die Bäume und der Himmel. Und darin ein Mensch und der läuft. Es hätte auch ein anderer Mensch sein können. Ein anderer Fleck auf der Erde. Eine andere Zeit. Ich war ein Mensch in der Welt. Irgendein Mensch, irgendwo auf der Welt, der einen Fuß vor den anderen setzt. Eine Weile, ich weiß nicht, wie lange sie andauerte, war der Rest vergessen. Und später dann Salint. Die Bäckerei mit Kaffee. Die Verkäuferin, der Duft von frisch gebackenem, die Nachrichten im Radio. Ich ging zur Toilette. Dort gab es einen Spiegel. Und ich stellte auch äußerlich den Dr. Heimers wieder her. Das meiste kam von selbst wieder. Wie wenn man aufwacht und sofort wieder in seinem Leben Bescheid weiß. Ich glaube, es ist an einer Fußgängerampel passiert. Ich war plötzlich nicht mehr dieser Mensch in der Welt, sondern ein Fußgänger vor dem Zebrastreifen. Und als mir jemand ins Gesicht schaute, begann ich schon wieder 41 Jahre alt zu sein, ziemlich mager, ziemlich gut gekleidet. Der Zahnarzt war fast schon wieder da. Wie im Hardanger Widder. Ich fand das verwunderlich und ja, auch unzulässig, dass dieser Ort einen Namen trug. Das gab Felsen, Schneereste, den Himmel, kein Haus mehr. Aber diesen Namen. Verstehen Sie? Ja, ja. Wenn du weit genug läufst, immer weiter hinaus. Dann verfällt der Name. Naja, ich bin natürlich umgekehrt. Ich stehe gesund, sozialversichert und vielseitig interessiert vor Ihnen. Ja. Das ist doch nicht möglich. Ja. Wissen Sie, wie spät es ist? Ohne Hut? Eine Nacht ohne Hut. Na, das kann man durchstehen. Man kann zum Beispiel schlafen. Morgen ab 17 Uhr. Nein, nicht heute Nacht. Ich sagte nein. Ein Mann ohne Hut. Tja, das erklärt alles. Ohne Hut? Er hat ihn liegen lassen. Er ist auf dem Weg, sagt er. Auf dem Weg hierher, in der Telefonzelle da am Limburgplatz. Jetzt gleich braucht dieser Mann seinen Hut. Wissen Sie, das ist seit der Zeit, als ich von zu Hause fortging, mit 17, mein Schicksal ist, von Verrückten eingekreist zu werden. Ich nehme Sie ausdrücklich aus, obwohl ich vorhin im Auto glaubte, wieder meinem Schicksal zu folgen. Hm. Was Interessantes draus zu machen, immerhin. Scheint ja, dass Sie den Job gefunden haben, der Ihrem, was Sie Schicksal nennen, entspricht. Bis in die Aufteilung der Figuren hinein. Die Gäste sitzen hufeisenförmig um Sie herum und Sie wie die Gefangene von allen. Der Mann, der in der Telefonzelle steht, eingekreist von nächtlich abgestellten Autos, hängt den Hörer in die Gabel. Er bleibt noch einen Augenblick mit hochgezogenen Schultern leicht vornübergebeugt, dann verlässt er die Zelle. Zwischen den Autos hindurch geht er in die Mitte des Platzes, an dessen Rand sich die Telefonzelle befindet. Hier sind Tische und Stühle, die zu einem Café gehören, abgestellt und mit Ketten aneinander geschlossen. Langsam und, wie es scheint, unschlüssig überquert der Mann diesen Platz. Es ist still, bis auf das Knattern und den Hall eines Mopeds in einer weiter entfernten Straße. Es wirkt, als warte der Mann auf ein Zeichen, einen Impuls oder auf einen Strom, der ihn mit sich führte, wie die Menschenströme des Tages. Dann macht er kehrt. Ohne weiteres Zögern, doch ohne Eile, schlägt er den Weg zum Marktplatz ein, steigt von dort den Treppendurchgang hinunter zur Hauptgeschäftsstraße. Ist das Klavier eigentlich abgeschlossen? Ich war 14, 15. Da wurde ich zu einer Frau geschickt, in deren Wohnzimmer stand ein Flügel. Polierte schwarze Vornehmheit, die mir Angst machte. Sie war Klavierlehrerin. Ich kam mir unrein vor gegenüber dem Instrument. Meine Hände erschienen mir klobig und schwitzig. Sie waren so und wurden erst recht so. Denn diese Lehrerin rief locker, ganz locker. Es gibt welche, die mit dem Kopf unaufhörlich gegen die Wand schlagen, bis sie bluten. Ich schlug einen bestimmten Ton immer wieder an, unablässig und sinnlos, monoton. Wenn ich zu Hause war und ohne Aufsicht. Und ich hämmerte auf die Taste, immer die gleiche Taste, bis ich nicht mehr aufhören konnte. Sind Sie nicht mehr da? Sind Sie da drin? Sind Sie? Weg. Oder draußen? Hier draußen. Der Mann folgt der Hauptgeschäftsstraße in westliche Richtung. Ein diffuses Grau hat begonnen, die Dunkelheit abzulösen. Feuchtigkeit wie von zerstäubten Regentropfen liegt in der Luft. Der Mann zwischen Schaufenstern, die beleuchtet sind und die keiner ansieht, kennt offensichtlich seinen Weg. Er biegt ohne Zögern in eine Sackgasse ein, die zu einer Art von Werkhof führt. Um einen Platz herum sind Werkstätten, Garagen und zwei Läden gruppiert. Vieles wirkt heruntergekommen und einzelne Fenster sind mit Brettern vernagelt. Liegt im Regal unter der Theke. Eine blaue Lederjacke. Ist nett von Ihnen. Ach, und bringen Sie die Zigaretten mit. Danke. Da ist etwas, das können Sie nicht wissen. Es gibt ein Stück von Hals. Das kann man nicht Stück nennen, aber wie sonst? Er hat es, glaube ich, nie in der Öffentlichkeit gespielt. Nur einmal nachts, als ich schon abgeschlossen hatte. Ein Ton. Ein einziger Ton. Das heißt, es ist kein Stück, es ist eine Qual. Und er hat den Ton dauernd wieder angeschlagen und dazu gesprochen. Er hat ihn dann in immer kürzeren Abständen angeschlagen, immer schneller und dringlicher, immer härter. Und er hat dann schließlich nicht gesprochen, sondern geschrien. Ich weiß nicht, was das war, eine fremde Sprache, Tschechisch vielleicht, das konnte er. Es wiederholte sich ständig. Diese Wörter, meine ich, die nicht zu verstehen waren. Sie wiederholten sich wie der Ton auf dem Klavier. Ach, es war ein verrücktes, ein völlig von der Welt gelöstes Rasen im Kreis, der immer enger wird. Ich kriegte etwas wie Angst. Nehmen Sie auch eine Zigarette. Es ist kalt. Wenn es kalt ist, muss man rauchen. Hörte ganz unvermittelt auf. Das war ich, sagte er. Einen Moment lang wirkte er freundlich und normal. Und dann folgte wieder das Gleiche, nur mit einem anderen Ton. Ich glaube, mit anderen Worten. Sie waren ebenso unverständlich und sie wiederholten sich ständig und sie wurden am Ende geschrien. Das war die Tänzerin. Und weiter, das war der Fotograf. Und weiter, das war der Afrikaner. Und weiter, das war der Mann mit den alten Schiffen. Ich weiß nicht, wie lange das dauerte. Es hat sich nie wiederholt. Er war nicht betrunken. Er hat nie ein Wort dazu gesagt. Und Sie haben nie? Nein. Es war wie etwas, das vorüberflitzt. Man ist sicher, es gesehen zu haben, aber es ist bereits verschwunden, spurlos. Und es passt doch gar nicht dahin. Es gibt doch keine Erklärung dafür, wie etwas, das so ausgesehen haben soll, wie das, was dort geflitzt sein soll, dorthin geraten sein soll. Also, och, wahrscheinlich war das alles. Ach, da war etwas. Mir wird schlecht von der Zigarette. So, Ihnen wird schlecht. Sie hindern mich daran, nach Hause zu fahren und ins Bett zu gehen. Sie erzählen mir die buntesten Geschichten, trinken, die Zeit vergeht, ich sitze treu dabei und jetzt wird Ihnen schlecht. Passen Sie auf, die Party fängt erst an. Im Ernst. Mögen Sie diese graue Stunde nicht? Da ist alles schwer und feucht und leer. Und doch spürt man, dass was wächst. 2 Stunden noch, dann rumort die Stadt. Als Kind wollte ich Müllmann werden. Herumknallen, morgens um 6. Ja. Und kommen Sie. Der Mann überquert den Werkhof, passiert eine Durchfahrt und gelangt so auf einen zweiten dahinterliegenden Hof. In einem langgestreckten einstöckigen Ziegelsteinbau sind die Fenster hell erleuchtet. Vor der Eingangstür des Perron Bleu stehen 2, ein Mann und eine Frau. Sie raucht und redet. Er hat die Hände in den Taschen, den Kopf gesenkt und lacht vor sich hin. Das ist das Stück mit dem Bauchkarussell. Das hat auch diesen verdrehten, verspielten, ganz langen Titel. Ja, ja. Warte mal. Nein, ich komme nicht drauf. Also, wenn ich das Stück höre, es kommt mir immer vor, als würde jemand durch alle Zimmer laufen und etwas suchen, alles auf den Kopf stellen, sich die Haare raufen. Mhm, aber gegen Ende. Ja, ja, richtig. Ende wird es anders. Und da verlässt er seine Wohnung und rennt auf die Straße. Und da ist etwas Schönes. Ich weiß nicht, was es ist. Die Sonne. Ja, irgendwas Einfaches, Kindliches. Die Finger sind noch steif. Spät in der Nacht. Ein Mann am Klavier. Ein schwarzer Mann. Den Hut auf dem Kopf. Er nimmt seine Haut und breitet sie einfach über die Tassen auf. Wie haben Sie eigentlich? Wie haben Sie eigentlich Hals kennengelernt? Spät in der Nacht. Ein Mann an der Straße. Einem Wagen vollgepackt mit Licht und Fett und Bier. Ein schwarzer Mann im weißen Kittel. Die Hände im Kartoffelsalat. Die Hände in den Eimer und die Hände in der Kasse. Die Hände in den Resten von irgendeinem Tier. Und immer die Trompete in den Händen. Eigentlich spiele ich Trompete, das wusste Hals. Er wusste es gleich. Spät in der Nacht. Ein Mann am Klavier. Ein schwarzer Mann, den Hut auf dem Kopf. Und er nimmt seine Haut und breitet sie einfach über die Tasten aus. Der Hut ist weich auf dem harten Schild. Er ist blau auf seinem Kopf. Ein einziger Ton rast in ihm herum. Es ist nur ein einziger heller Ton. Ihr hört ihn schon. Klavier am Ende der Gänge hieß das Hörspiel von Raimund Pitschner. Die Rollen und ihre Darsteller waren Erzähler Christian Brückner, die Ruff Hille Darjes, Heumanns Siegfried Kernen, Ahmed Beriket André Prahn. Ton Peter Nielsen, Schnitt Bärbel Seidler, Regieassistenz Wolfgang Streng, Regie Hans-Helga Ott. Sie hörten eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahre 1991.